Neulich in der 8-Zentrale. Leute, ich sitze hier gerade auf dem Klo und lese meine E-Mails und irgendwie hat mir so ein Typ vom Radio geschrieben, der meint, wir sollen mal mit Ach vorbeikommen. Erstens, wie steht ihr dazu? Und zweitens, kann mir jemand Klopapier vorbeibringen? Ich stehe jetzt tatsächlich gerade in Nürnberg an Ampel, insofern ist es ein bisschen schlecht mit dem Klopapier. Radio, helfen wir auf die Sprünge, was genau ist Radio? Prinzipiell bin ich bei allen dabei, sag einfach wann und wo. Entwarnung, ich brauche kein Klopapier mehr, ich habe hier noch ein Gästehandtuch gefunden. Und zu deiner Frage, Radio, das ist sowas wie Podcast, nur ohne Kapitelmarken. Radio, das ist doch das Beste, der 70er, 80er und die tollsten Hits von heute. Ich glaube, das bringt ganz gut auf den Punkt, warum Radio mittlerweile so ein Nischenmedium geworden ist. Aber egal, wir sollen auf jeden Fall am Freitag um 18 Uhr bei Radio Z im Studio sein und ich glaube, geht dann irgendwie live über den Äther, nennt man das doch, oder? Und für alle, die jetzt nicht in Nürnberg wohnen oder um Nürnberg herum und damit Radio Z direkt empfangen, es gibt auch einen Internetstream. Ihr habt also die Möglichkeit, uns live zu hören. Vielleicht sollten wir erwähnen, wie der Link heißt zu Radio Z, zu dem Livestream, und zwar radio-z.net. Das wäre doch nett, oder? Ja, das wird eine runde Sache. Das wird schön. Da glaube ich dran. Übrigens, Jürgen, ich habe dir das schöne Vierlagige gekauft und bring's dann mit. Also ich muss ehrlich sagen, dass dieses Gespräch tendenziell ein wenig zu fäkal orientiert ist aus meiner Sicht, aber gut. Also nochmal kurz und knapp. 1. November, 18 Uhr, 2019, live auf www.radio-z.net oder in Nürnberg und Umgebung terrestrisch. Tschüss! Wir hören uns am Freitag.